We're going to have a 17-year-old come up and he's going to share the word with you. Also ein 17-Jähriger wird jetzt kommen und wird euch etwas sagen. I hope it doesn't offend some of you. Ich hoffe, das wird euch nicht irgendwie da I asked Aaron one time, I asked him, what's your passion? Ich habe den Aaron einmal gefragt, welche Leidenschaft hast du denn? And he said this. Und er hat Folgendes geantwortet. That there would be 100 churches in Vienna of 1,000 people. Dass es in Wien 100 Gemeinden gibt mit jeweils 1,000 Menschen. And one with 20,000. Und eine mit 20,000. That's what he prays for. Also dafür betet er. You want to say something? Also, wenn Gott Liebe ist. If God is love. Und absolut perfekt und gerecht. And absolutely perfect and righteous. Dann darf neben ihm nichts Böses existieren. And beside him is nothing evil. Und er ist absolut perfekt. And he's absolutely perfect. In der Bibel nennt man das heilig. The Bible calls this holy. Und wenn jetzt etwas Unperfektes, and if there's something imperfect, also etwas Sündiges, something sinful, in seine Nähe kommen würde, if anything like this would come into his presence, dann gibt es zwei Optionen. Then there are two options. Entweder das nicht perfekte wird vernichtet. Either what is imperfect will be destroyed. Oder Gott ist nicht mehr heilig. Or God is no longer holy. Gott ist ein ziemlicher Sturschädel. God is pretty stubborn. Er wird heilig bleiben, das verspreche ich euch. He will stay holy, I can promise you. Und er will aber auch nicht, dass irgendwie alles kaputt geht. But he also doesn't want that everything is ruined. Und deswegen hat er eine Lösung gefunden, wie doch Dinge in seiner Nähe sein können. And that's why he found a solution, that some things could come into his presence. Und wie er jetzt auf uns bezogen, wie er uns heilig machen kann. And how he could make us holy, so that we could come into his presence. Der Maßstab, damit wir bei Gott sein können, ist absolute Perfektion. The standard in God's eyes is absolute perfection. Wir müssen hundertprozentig heilig sein, sonst würden wir vernichtet werden. We have to be 100% holy, or else we will be destroyed. Und wenn man im ganzen Leben ein einziges Mal etwas Schlechtes tut, ist man ja schon nicht mehr perfekt. And if you do one thing wrong, then you're no longer perfect. Egal wie viele gute Taten du tust sonst. Regardless of how many good things you do. Und eigentlich noch schlimmer, gemessen an dem perfekten Maßstab von Gott, sagen wir das jetzt halt da. And even worse, if you see God's standard this high. Das sind sogar deine guten Taten. That even your good works. Irgendwo hier. Is about right here. Und die schlechten sind halt dann da unten. And then your bad works are down there. Das heißt, weil wir nie gute Taten perfekt tun können. Because we can never do things perfectly. Das heißt, egal was du tust, that means whatever you do, umso mehr Gutes du tust, and no matter how much good you do, entfernst du dich trotzdem immer mehr von Gott. Du entfernst dich von Gott immer you are mehr. You are still further and further away from God. Es ist wie auf einer Rolltreppe, die runterfährt und du stehst drauf. It's like being on an escalator that's going down and you're standing on it. Und genau deswegen ist auch Jesus auf die Erde gekommen. And because of this reason, that's why Jesus came to the earth. Er hatte keine Fehler. He makes no mistakes. Er war als Mensch absolut perfekt. As a human, he was absolutely perfect. Er ist dann wirklich elendigst am Kreuz krepiert, muss man sagen. And he suffered most horribly on the cross. Damit jeder, der an diese Science-Fiction-Geschichte glaubt, that anybody who believes in this science-fiction story, heilig wird. Can be holy. Denn er ist auferstanden nach 3 Tagen. Because he rose again after 3 days. Mit den Sünden von der ganzen Welt, die er hat unten gelassen. And the sins of the whole world he left down below. Und Gott verspricht, wenn du das glaubst, and God promises, if you believe this, man nennt das auch Bekehrung, we call this getting saved, dann wirst du ein Kind Gottes. Then you will become a child of God. Johannes 1, 12 und 13. John 1, 12 and 13. Und du wirst ein Bruder von Jesus. And you will become Jesus' brother. Hebräer 2, 11. Hebrews 2, 11. Weil wenn Gott dann auf dich schaut, because then when God looks at you, sieht er nicht mehr deine Unperfektion, then he no longer sees your imperfections, sondern er sieht seinen Sohn Jesus, but he sees his son, Jesus, der absolut perfekt ist. Who is absolutely perfect. Und das Ganze nennen wir das Evangelium. And this whole thing we call the gospel. Und es gibt mehrere Arten von Gnade. And there are different types of grace. Und es gibt die vergebende Gnade, von der ich gerade geredet habe. There is the forgiving grace, what I just spoke about. Und es gibt genauso auch die verändernde Gnade. And then there is the transforming grace. Die kommen immer beide gemeinsam. And they always go together. Weil Gott wird dein Herz verändern, wenn du an ihn glaubst. Because God will change your heart if you believe in him. Punkt. Period. Die kommt eben immer gemeinsam, deswegen seid vorsichtig. These two types of grace always come together, so be careful. Mit dem Statement, Gott vergibt mir ja sowieso. With the statement, well, God's going to forgive me anyway. Und du machst aber weiterhin bewusst Blödsinn. And then you intentionally do wrong things. Weil wenn du wirklich Gott kennen würdest, because if you would really know him, würdest du nicht so daher reden. You would not go this way. Also Gott verändert dein Herz. God changes your heart. Und wir Menschen sind eigentlich immer von Gefühlen beeinflusst. And we people are always influenced by our emotions. Wenn nicht gar getrieben. We are even driven by them. Manche sagen Frauen sogar mehr. Some people say women even more. Ja. Liegt im Auge des Betrachters. Wenn du ein Leben leben möchtest, if you want to live your life, wie Gott es dir verspricht, dass du es leben kannst, as God promises you can live, also mit zwar wahrscheinlich einigem Stress ab und zu und Problemen, with some stress and some problems, aber definitiv einem Frieden und einer Gewissheit im Herzen, but definitely with peace and certainty in the heart, dann ist es ganz wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, then it's very important that you are clear about, dass Gott dein Herz verändert, the fact that God changes your heart, und dass das gut so ist und dass deine Gefühle extrem wichtig sind. And that's good that he does this and that your feelings nevertheless are important. In der richtigen Situation die richtigen Gefühle zu haben, to have the right feelings in the right situation, ist der Schlüssel zu einem guten Leben. Is the key to a good life. Weil es deine Entscheidungen sehr stark beeinflusst. Because it determines your decisions. Jesus war einer der emotionalsten Typen, von denen ich jemals gelesen habe. Jesus, when he was here on the earth, was one of the most emotional people that I've ever read about. Er hat so ziemlich jede Emotion durchgemacht. He went through every emotion. Und ich werde jetzt einige aufzählen, die mir am wichtigsten sind. And I want to name a couple that are important to me. Und wir schauen uns an, was Jesus mit diesen Situationen gemacht hat. And we will look at what Jesus did in the situation. Und weil wir ja Jesus nachfolgen und so werden wollen wie er, and because we want to follow Jesus and we want to become like him, ist es wichtig zu wissen, wie er gefühlt hat, damit wir uns daran orientieren können. It's important to realize and know how he felt so that we can also take his example. Ein emotional heiliges Leben, quasi. To live an emotional yet holy life. Ja. Fangen wir an mit Freude. Let's start with joy. Ich mag Freude. I like joy. Es gibt wahrscheinlich nicht viel, worüber in christlichen Kreisen über Freude noch nicht geredet wurde. There's probably been nothing more in Christian circles to be spoken about. Jeder kennt den Satz. Joy. Freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch. Everybody knows the verse, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaum einer, wer so steht, Philipper 4,4. Philippians 4,4. Freude ist ein Gefühl, das aus einer dankbaren Einstellung entsteht. Joy is a feeling that comes out of a grateful attitude. Und wir sollen uns freuen. And we should rejoice. Im Philipper 4,4 steht die Befehlsform. Er befiehlt es, freut euch. Philippians 4,4, it's a command, rejoice. Deswegen hat Freude, finde ich, viel mit Disziplin zu tun. So that's why joy has a lot to do with discipline. Weil wir als Österreicher gerne nörgeln. Because as Austrians, we love to complain. Und es braucht Disziplin. And you need discipline. Ich rede aus eigener Erfahrung. I know this from my own experience. Sich immer wieder vor Augen zu führen, wofür man dankbar sein kann. To always keep in front of my eyes what I should be thankful for. Und ich denke mir immer wieder, meine Arbeit ist so zart. And I think over again, my work is so hard. Mag nichts lernen, nicht für die Schule, nicht für den Führerschein. I don't want to study. I don't want to study for school or for my driver's license. Und die Leute nerven. And people get on my nerves. Aber ich habe einen Job. But I have a job. Ich habe eine Ausbildung. I can be educated. Wenn es gut läuft, kann ich bald ein Auto fahren. If everything goes well, I can soon drive a car. Und ich habe wirklich gute Freunde. And I have really great friends. Und ich weiß, jeder von euch hat genügend Gründe, um dankbar zu sein. And I know each one of you have enough reasons to be thankful. Also beißt's, Leute. Disziplin. So, get through it, stick with it, be disciplined. Ja. Okay, Gegenteil von Freude. Opposite of joy. Trauer. Sadness. Jesus war sehr oft traurig. Jesus was often sad. Als er erfahren hat, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. As he found out that his friend Lazarus died. Hat er geweint. He cried. Obwohl er ihn wieder auferweckt hat. Also, although he knew he was going to raise him up. Geschummelt. So that's cheating a little bit. Oder wenn seine Jünger nicht verstanden haben, was er gesagt hat. Or when his disciples didn't know what he was talking about. Dann steht oft, dass er betrübt war. Then it says often that he was grieved. Also Jesus war oft traurig. Jesus was also sad at times. Und Trauer ist eine der zwei Möglichkeiten, wie man auf Sünde reagiert. And sadness is one of the two possibilities how you respond to sin. Das andere ist Wut, dazu kommen wir später noch. The other one is rage, we'll come to that later. Ja. Und ich sage es euch mal so, es ist gut, traurig zu sein. And I can say this, it is good to mourn. Es steht in der Bibel nichts davon, dass wir nie traurig sein werden. It doesn't say anywhere in the Bible that we shouldn't mourn or also be sad. Im Leben hier. Here in this life. Es steht nirgends, dass uns nie was Schlechtes passieren wird. It never says that nothing bad will happen to us. Und jeder von uns war schon einmal traurig. And each one of us has been sad. Und jeder wird noch traurig sein. And each one of us will be sad. Der Versuch, wenn du traurig bist, fröhlich zu sein, to try to be happy when you're sad, ist wie wenn du eine komplett verdreckte, offene Wunde hast. Is like having a totally dirty open wound. Und du verbindest es einfach. And you just cover it. Es wird eitern und urgrindig werden. It will get really gross and pus will come out. Ich habe da mal das ist mir mal sehr klar vor Augen geführt worden von Gott. This was really shown to me clearly by God. Weil ich war voll in dem drinnen, wir sollen fröhlich sein, weil wir Christen sind. Because I was totally in this way of thinking, I should be happy all the time because I'm a Christian. Wenn ein junges Mädchen zu mir kommt. And then a young girl came to me. Nicht wirklich passiert. Oh, okay. Aber das ist mir nur in Gedanken gekommen. This just happened in my thoughts. Und sie sagten, sie wurde vergewaltigt. If a young girl would come to me and say I was raped, werde ich dann Philipper 4:4 zitieren? Would I tell her Philippians 4:4? Nein. No. Wirklich nicht. Definitely not. Was machen wir, wenn wir so eine Situation sehen? What happens if we see such a situation? Hintern treten. Wurscht. Nein, nicht wichtig. Ich will nur, dass Trauer muss ausgelebt werden. You have to go through your mourning. Damit man wieder fröhlich sein kann. So that you can be joyful again. Fröhlichkeit ist keine Methode, um mit Trauer fertig zu werden. Being happy or joyful is not the solution to sadness. Jesus hat es immer ausgelebt. Jesus lived out his sadness, his mourning. Und wenn wir Sünde in der Welt sehen, and when we see sin in the world, dann sollen wir traurig darüber sein. Then we should mourn over this. Es soll unser Herz berühren, wenn wir schlechte Dinge sehen. It should really affect our hearts when we see terrible things happen in the world. Damit wir beginnen, dafür zu beten. That we can start to pray. 2. Korinther 7:10. 2 Corinthians 7:10. Es gibt eine gottgewollte Betrübnis. there is a God-given mourning or sorrow. Die bewirkt eine Buße zum Heil. And a godly sorrow brings us to repentance. Und es gibt eine weltliche Trauer. And then there's a worldly sorrow. Die nicht so gut ist. That isn't good. Aber Gott möchte, dass wir auch ab und zu traurig sind, damit er uns begegnen kann in der Traurigkeit. But God desires that we are in touch with our sadness and that we allow ourselves to be sad so that he can meet us there in our sadness. Ja. Weiter machen wir mit der Angst. How about fear? Hatte Jesus Angst? Did Jesus ever fear? Sündigen wir, wenn wir Angst haben? Do we sin when we are fearful? Weil er steht, fürchtet euch nicht. Because it says, fear not. Nein, wir sündigen nicht, wenn wir Angst haben. No, we're not sinning if we're afraid. Weil Jesus hatte Angst. Because even Jesus had fear. Und er hat nicht gesündigt. And he didn't sin. Jesus hatte so ziemlich das schlimmste Angsterlebnis überhaupt. Jesus had probably the worst fear that there is. Er hat Blut geschwitzt. He feared so much that he sweat blood. Ja, und Dokumentation gesehen, das ist das Extremste, was den Körper machen kann. And I saw a documentary which said that that's the most extreme thing that your body does in this condition. Dass wirklich in den Schweißdrüsen Blutgefäße platzen und du wirklich Blut schwitzt. That in your sweat glands your capillaries burst and you sweat blood. Und es gibt keine 100 dokumentierte Fälle, wo das wirklich passiert ist. And there is not even 100 cases where this has happened. Aber es ist möglich. But it is possible. Ich sage mal, nur wer dumm ist, fürchtet sich nie. I would say whoever is dumb is never afraid. Angst ist kein Problem. Fear is not a problem. Solange sie uns nicht lähmt. As long as it doesn't paralyze us. Ich meine, ich habe auch Ängste. I also have fears. Was ist, wenn ich den Führerschein nicht schaffe? What if I don't pass my driver's test? Ja, was ist mit der Zukunft, wenn ich keine Familie gründen kann? What is my future if I can't start a family? Aus welchem Grund auch immer. For any reason. Es kann so viel passieren und ich habe Angst vor der Zukunft, ich sage es euch ehrlich. So many things can happen and I have fear for the future, I can be honest. Aber sie lähmt mich nicht. But it doesn't paralyze me. Darauf kommt es an. And that's what's important. Mut bedeutet, Angst zu überwinden. Courage is to overcome fear. Nicht keine Angst haben. Courage is not the lack or absence of fear. Und wie überwinden wir Angst? And how do we overcome fear? Allein mit Gott. Only with God. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es allein probiert. I really wish you a lot of fun when you try it. Deswegen sagt Gott, fürchte dich nicht. That's why God says, fear not. Weil er uns hilft. Because he is with us, he helps us. Ja, das steht übrigens nicht 365 Mal in der Bibel, ich habe nachgezählt. It's not 360 times in the Bible, I looked. An die 60 Mal, je nach Übersetzung. It's about 60 times. Also sage ich euch, sei nicht dumm. So, don't be dumb. Fürchte dich ein bisschen. You can be a little, be a little afraid. Und werd mutig dadurch. But be courageous. Und wachs im Glauben. And grow in faith. Weil Gott wird dir helfen. Because God will help you. Ja. Und jetzt noch die Wut. And then there is rage. Jesus war total oft zornig. Jesus was often angry. Er hat zweimal alle Leute aus dem Tempel rausgehaut, die dort irgendwas gemacht haben, was sie nicht sollten. Two times he drove people out of the temple who were doing things they shouldn't. Und das war nicht, er hat nicht nett gefragt. And he didn't ask nicely. Er hat sich eine Peitsche gebastelt. He even made a whip. Wenn er mit den Pharisäern geredet hat, when he spoke with the Pharisees, steht oft, er hat sie voll Zorn angeblickt. It said that he looked at them with anger. Jesus hatte so einen Killerblick. So. Even Jesus had a killer look. Gott selbst ist zornig. God himself is angry. Ich meine, lest mal das Alte Testament. Just read the Old Testament. Wie geht's zu? It's. Ja. Also Wut ist die zweite Möglichkeit, neben Trauer auf Sünde zu reagieren. Anger is the second possibility to respond to sin, besides sadness. Ich bin überzeugt in der Gemeinde. I am convinced in the church. Es sollten mehr Leute. There should be more people. Mehr wütend sein. That are more angry. Es gibt nämlich aktive und passive Sünde. There are active and passive sins. Aktive Sünde, wenn du irgendwas anstellst. Active sins is when you do something. Passive Sünde. Passive sins. Wenn du irgendetwas nicht tust, was du tun solltest. Is not doing something that you should. Und wenn du nicht eine Wut auf die Sünde hast. And if you don't have anger towards sin. Dann wirst du sehr oft passiv sündigen. Then very often you will passively sin. Dabei ein Beispiel von einfach Zivilcourage zum Beispiel. An example of civil courage. Wenn du mitkriegst, dass da jemand überfallen wird und zusammengeschlagen wird. If you see somebody who's being beaten up. Also du siehst Sünde. You see sin. Und du tust nichts dagegen. And if you don't do anything. Weil du dir denkst, ich sündige ja nicht, ich mache ja nichts, also ich schlage den ja nicht selber zusammen. If you think, well, I'm not involved, I'm not beating him up. Du sündigst trotzdem. But still you're sinning. Weil du dem nicht hilfst. Because you don't help. Passive Sünde. It's passive sinning. Und es geht jetzt nicht um Wut aufgrund von irgendeinem Komplex. And it's not having anger because you have a complex. Männer, passt auf. Men, be careful. Es geht nicht darum, dass man zum Beispiel auf Familienmitglieder wütend ist. It's not about being angry at a family member. Gerade die verheirateten Väter und Männer. Especially the married fathers. 1. Timotheus 5:8. 1 Timothy 5:8. Wenn du für deine Familie nicht sorgst, if you don't provide for your family, bist du schlimmer als ein Ungläubiger. Then you are worse than an unbeliever. Und da geht's nicht nur um finanzielle Nöte. And it's not only about financial help. Es geht hier um seelische und emotionale Nöte deiner Familie genauso. It's to also provide emotional and spiritual support to your family. Also nicht wütend werden auf die eigene Familie, wenn du der Stärkste bist vor allem. Don't be angry at the members of your own family, especially if you're the strongest. Praktische jetzt Beispiele. Practical examples. Wo ich zum Beispiel sehr schnell wütend werde. Where I get angry. Wenn ich Berichte von Kriegsverbrechen höre. When I hear reports of war criminals. Oder von sexueller Kriminalität. Or sexual crimes. Ich werde so richtig wütend, wenn ich sowas mitkriege. I will get so angry when I hear about this. Und ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. And I don't think that that's wrong. Weil wir sollen Sünde wirklich hassen. Because we should really hate sin. Und es ist gut, wenn wir wütend werden bei manchen Dingen. And it's good if we get angry at certain things. Und ich mache euch wirklich Mut. And I want to encourage you. Schaut euch an, wo Jesus wütend war. Look at the places that Jesus got angry. Und werdet auch einmal ordentlich wütend. And also get real angry. Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, I wish for our church, dass wir ängstlicher werden, that we will become more fearful, und dadurch mutiger, and then more courageous. Ich wünsche mir, dass wir wütender werden, I pray that we would become more angry, dass wir trauriger werden, and that we would become more sad, und dass wir mehr Freude als je haben. And that we will have more joy than we can imagine. Damit wir Gott in allen seinen Facetten wirklich widerspiegeln als Gemeinde und als Gruppe. So that we can reflect who God really is as a church. Ja. Wünsche euch was. That was great, wasn't it? Wow. Das war großartig, nicht wahr? Wow. 17 years old. 17 Jahre. Wow. When he told me his passion to see a church of 20,000. Als er mir von seiner Leidenschaft erzählt hat, dass eine Gemeinde mit 20,000 Leuten gerne sehen möchte. My response was, make this one 20,000. War meine Antwort, mach diese Gemeinde zu 20,000. Next generation is coming. Nächste Generation, die wächst. Ja. They are on fire. Die sind wirklich feurig. I just agree with everything you said. Ich bin wirklich mit allem einverstanden, was er gesagt hat. It was so nice to see someone think through. Also es ist so schön, wenn man sieht, wie jemand etwas durchdenkt. The issues. Gewisse Dinge. At such a young age. Und zwar in solch einem jungen Alter. It's very clear to see where God is calling him in terms of his calling. Also es ist sehr klar zu sehen, wie Gott ihn hier beruft so in seinem Ruf. Awesome to have. We have no idea who is in our midst. Also wir haben gar keine Vorstellung, wer da in unserer Mitte sitzt. We have the most incredible people. Wir haben die unglaublichsten Leute hier. I had lunch last week at someone's house. Letzte Woche war ich bei jemandem zum Essen eingeladen. Someone from Iran. Jemand aus dem Iran. And who became a believer here. Der hier gläubig wurde. Then his brother came here. Und sein Bruder ist gekommen, hierher gekommen. And he led his brother to Christ. Und er hat dann seinen Bruder auch zu Christus his geführt. His brother has to go back to Iran in September. Aber sein Bruder muss wieder zurück in den Iran im September. And his response to his brother was this. Und er hatte folgende Antwort für seinen Bruder. Even if they kill you, sogar wenn sie dich töten, do not deny Christ. Wirst du Christus nicht leugnen. And that's a very, very, very real possibility. Und das ist eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. These kind of people are in our midst. Aber solche Leute haben wir in unserer Mitte. I was sitting there thinking, ich bin da gesessen und habe mir gedacht, should I get down and wash their feet or what? Nein, soll ich mir jetzt hinunterbücken und soll ihm die Füße waschen oder was? People, it's wonderful to love the church. Es ist schon wunderbar, die Gemeinde zu lieben. There are oftentimes ignorant people. Oft gibt es ignorante Menschen. Who come in and they look by sight. Die kommen rein und schauen nur auf das Äußerliche. They see an earring and in the place that they wouldn't put an earring. Die sehen dann einen Ohrring vielleicht, wo sie ihn nicht haben würden oder tragen würden. And they make a judgment. Und beginnen zu richten. They see a dress or a hairdo. Oder sie sehen ein Kleid oder einen Haarschnitt. Or the way someone walks. Oder wie jemand sich bewegt. And they make a judgment. Und sie beginnen zu richten. And when we do that, und wenn wir das tun, we are the least like God. Sind wir Gott am wenigsten ähnlich. And no matter how religious we are, und ganz gleich, wie religiös wir dann sind, how big our Bible is, oder wie groß auch unsere Bibel ist, or how many Bible verses we know, oder wie viele Bibelverse wir kennen, we are so unlike God. Wir sind Gott am wenigsten ähnlich. Why do we think that if we know the Bible, we're spiritual? Wieso glauben wir denn, dass wenn wir die Bibel kennen, wir geistlich sind? That would be the same as saying, if I learn Spanish, I'll be spiritual. Also das wäre dasselbe, wenn ich sagte, ja, wenn ich Spanisch kann, dann bin ich geistlich. The Bible is a language. Die Bibel ist eine Sprache. It all depends what you do with it. Aber es hängt alles davon ab, was du damit machst. Could we say that everyone who speaks German is a godly person? Ich meine, könnten wir sagen, jeder, der Deutsch spricht, ist eine göttliche Person? How about everyone who speaks Russian? They must be godly. Oder wie wäre es, wenn jemand Russisch kann? Ja, der muss doch göttlich sein. Has nothing to do with it. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Matter of fact, knowing the Bible could make you into a very godless person. Also genau genommen kann es dich eigentlich zu einer sehr gottlosen Person machen, wenn du die Bibel kennst. Because your paradigm, weil du in deinem Rahmen, is self-righteous. Ja, selbstgerecht bist. And everything you read just builds the paradigm of I am better than them. Und alles, was du dann liest, baut an diesem Rahmen, der sagt, ich bin eigentlich besser als sie. So Jesus said in Matthew chapter 6. Also Matthäus 6 heißt es von Jesus, if your eye is dark, wenn dein Auge verfinstert ist, then how great is your darkness? Wie groß ist dann deine Finsternis? If your light is dark, wenn dein Licht dunkel ist, if what you believe is the truth is dark, so wenn das, was du glaubst, die Wahrheit, wenn das dunkel ist, then how great is your darkness? Wie groß ist dann deine Finsternis? Okay, I want to show you something that I didn't know. My whole life. So ich möchte euch etwas zeigen, etwas, was ich mein ganzes Leben lang nicht gewusst habe. In the scripture, I want to read it to you. Und zwar in der Schrift. Ich möchte euch das vorlesen. I've heard messages on this, but I didn't understand it anyway. Also ich habe Botschaften darüber gehört, habe das aber niemals verstanden. I've read this text a couple hundred times, maybe. It's in Luke chapter 7. Und zwar ist es in Lukas 7. And I've heard messages. I've tried to preach on it a couple times myself. Ich habe Botschaften darüber gehört, habe auch versucht, selbst darüber zu predigen. Never really understood it. Habe das aber niemals wirklich verstanden. But I think I understand it. Aber ich glaube, ich verstehe das. Comes from Luke chapter 7, starting with verse 31. So Lukas 7, wir beginnen im Vers 31. And the context is the Pharisees in relationship to John the Baptist. Also der Kontext spricht über die Verbindung von Johannes dem Täufer und den Pharisäern. And to Jesus. Und auch mit Jesus. And Jesus says these words to the Pharisees. Und Jesus spricht nun folgende Worte zu den Pharisäern. The Pharisees were the religious leaders of the time. Die Pharisäer waren ja die religiösen Leiter zu dieser Zeit. They rejected John, they rejected Christ. Sie haben Johannes abgelehnt, sie haben auch Christus abgelehnt. Now you can't just let that fly by. Ich meine, das kann man nicht einfach nur so vorbeiziehen lassen. These were the religious leaders of the nation of Israel. Das waren die religiösen Leiter der Nation Israel. God's nation. Die Nation Gottes. They were the leaders. Und sie waren die Leiter. And they didn't get it. Und die haben es nicht kapiert. If anybody should have understood, they should have. Also wenn es irgendjemand verstanden hätte sollen, dann wären es sie gewesen. But they didn't. Aber sie haben es and nicht their verstanden. Light was darkness. Und ihr Licht war verfinstert. And Jesus says this in verse 31. Und Jesus spricht folgendes in Vers 31. To what then shall I compare the men of this generation? And what are they like? Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? And it applies to our generation. Und das lässt sich auf unsere Generation anwenden. And he's speaking directly to the religious leaders. Er spricht ja direkt zu den religiösen Leitern. They are like children who sit in the marketplaces. Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen. And call to one another. Und einander zurufen. And they say, und sprechen, we played the flute for you. Wir haben euch aufgespielt. And you did not dance. Und ihr habt nicht getanzt. We sang a dirge. Wir haben euch Klagelieder gesungen. And you did not weep. Und ihr habt nicht geweint. What is he talking about? I never understood what he was talking about. Also, wovon spricht er da? Ich habe das nie verstanden. Can I show you a video and it will help us understand what he's talking about? Ich möchte euch ein Video zeigen und das wird uns auch helfen beim Verständnis dieser Stelle. This was a game that was played by children. Das war ein Spiel, das die Kinder spielten. The same game is played around the world today. Dasselbe Spiel wird auch ganz also auf der ganzen Welt noch gespielt. I never played this game. Ich selber habe das Spiel nie gespielt. That's why I didn't understand what Jesus was saying. Deshalb habe ich es auch nicht verstanden, was hier Jesus sagte. The children around the world play this game. Let's take a look at it. Aber weltweit spielen Kinder dieses Spiel. I want to choose someone. Choose. Who will dance for me? Choose. You will dance for me. Do you get it now? Habt ihr das verstanden jetzt? It was a game that was played. Da wurde ein Spiel gespielt. Who will dance for me? Also, wer tanzt für mich? And they would sing a song. They would clap. Dann singen sie ein Lied und and sie klatschen they would choose dazu. People to dance. Und dann wählen sie Leute aus zum Tanzen. This is the game Jesus is talking about here. Und das ist das Spiel, von dem Jesus hier spricht. We played the flute, you did not dance. Wir haben Flöte gespielt für euch, aber we ihr played habt different nicht getanzt. Songs, you would not dance. Wir haben verschiedene Lieder gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. And if a kid would not dance, then they would sing the song even louder. Und wenn ein Kind dann nicht tanzt, dann singt man das Lied noch lauter. And they would embarrass him. Das verstört das and Kind. They would natürlich. Mock him. Und dann spottet man über das Kind. Until he danced, until he did what they said. Bis also dieses Kind dann tanzt, bis es das macht, was von ihm gesagt wird. And Jesus said to the leaders of Israel, you are the same way as these kids. Und Jesus sagt zu diesen religiösen Führern von Israel, ihr seid genauso wie diese Kinder. You want people to dance to your religiosity. Ihr wollt, dass die Leute zu eurer Religiosität tanzen. So you have created a religious culture. Also ihr habt hier eine religiöse Kultur geschaffen. That you invite people into. Und da ladet ihr die Leute hinein. And you want them to dance to the culture. Und ihr möchtet, dass sie zu dieser Kultur tanzen. And he would say, Jesus would say in Matthew chapter 15. Und in Matthäus 15 sagt Jesus. And you have elevated your culture. Und ihr habt eure Kultur hoch erhoben. Your tradition. Eure Traditionen. Above God's word. Über das Wort Gottes. And therefore, I say to you. Und deshalb sage ich euch. Your worship is worthless. Eure Anbetung ist wertlos. It is worthless. Sie ist wertlos. Because you have put your culture over God's word. Weil ihr eure Kultur wow. über das Wort Gottes gestellt habt. Is that possible today? Ist das heute möglich? Or was that just possible then? Oder war es nur damals möglich? If the religious leaders of the nation of Israel could fall into it. Also wenn die religiösen Anführer der Nation Israel damals da hineinstolperten. How much more could we? Wie sehr könnten wir das tun? And when we stand before the Lord. Und wenn wir vor dem Herrn stehen and he measures church after church after church around the world through the last 2,000 years. Und wenn er eine Gemeinde nach der anderen richten wird und messen wird in den über die letzten 2,000 Jahre. How many religious leaders will he judge? Wie viele religiöse Leiter wird er dann richten? And said, you built a culture. Und sagen, du hast eine Kultur aufgebaut in your church, in deiner Gemeinde, that you elevated. Und du hast diese Kultur above my word. Über mein Wort gestellt. More specifically, you elevated that culture. Noch spezifischer, du hast diese Kultur erhoben. Above leading people into a personal relationship with me. Über das Faktum, dass du Menschen in eine persönliche Beziehung zu mir führen you had solltest. Hurdles, they had to jump. Da gab es Dinge, mussten sie drüber springen. Also, ja. They had to become like you to be accepted. Und die mussten so wie du werden, damit sie akzeptiert wurden. Now the slogan on our church says, nun, unser Slogan heißt hier in der Gemeinde, come as you are. Komm so wie du bist. And what that means is this. Und was das bedeutet, ist come folgendes. As you are. So komm so wie du bist. And join us. Und schließ dich uns an. In a process. In einem Prozess. In a living life-breathing process, in einem lebendigen, lebensatmenden Prozess, of becoming more like Christ, und zwar Christus ähnlicher zu werden. It is not saying, es heißt nicht, come as you are, komm so wie du bist, and then become like us, und werde dann so wie wir. About 15 years ago, vor 15 Jahren, I noticed that people started dressing the way I was dressing. Habe ich gemerkt, dass die Leute sich so angezogen haben, wie ich mich angezogen hatte. I started noticing people were buying the same shoes I was buying. Mir ist aufgefallen, dass die Leute die gleichen Schuhe kauften, so wie ich. Combing their hair the way I comb my hair. Da haben auch die Haare so gekämmt, getragen wie ich. It was so sad. It was so like grieving. I thought, und das war irgendwie so traurig. What is this? So like I can't betrübend. Be an individual. You gotta just like. Ich meine, kannst du nicht individuell sein? Kannst du? Listen to this. Aber hört bitte zu. Please. Bitte. Don't dress like me. Bitte zieht euch nicht so wie ich an. I want to dress like you. Ich möchte mich so anziehen wie ihr euch anzieht. If our target, also wenn unser Ziel, if our target was to reach Filipinos, darin bestünde Filipinos zu erreichen, who are living in Vienna, die hier in Wien leben. What should we be like? Wie sollten wir dann sein? If our target, also wenn unser Ziel was to reach Romanians who had left Romania and were living in Vienna. Es wäre Rumänen zu erreichen, die hier in Wien leben. What should we be like? Wie würden wir dann sein? We should look like something that they would feel very comfortable with. Wir sollten so aussehen wie womit sie sich einfach ganz wohl fühlen. If we want to reach the city, aber wenn wir diese Stadt erreichen wollen, should they look like us? Sollen die dann so aussehen wie wir? Or should we look like them? Oder sollen wir so wie sie aussehen? Think about it. Denkt mal über das nach. If God wants to save the world, so wenn Gott die Welt erretten möchte, and he has a meeting with the Trinity, und er hatte eine gemeinsame Zeit in der Dreiheiligkeit, in der Dreifaltigkeit. Well, we've got a problem. Nun, wir haben da ein Problem. We want them in heaven. Wir wollen, dass die in den Himmel gelangen. So we have to make a decision. Also wir müssen eine Entscheidung treffen. Jesus. Should we ask them to be like you? Sollen wir sie darum bitten, so zu sein wie du? Or may I ask you? Oder soll ich dich bitten, to become like them? So zu werden wie sie. What did he do? Was hat er gemacht? What was his answer? Welche Antwort hatte er? Can we comprehend, so können wir das begreifen, that a God who breathed the universe into existence, dass ein Gott, der das Universum in seine Existenz hineingesprochen made hat, a decision, dass der eine Entscheidung getroffen to hat, be like us, so zu sein wie wir, that the God who breathed humanity into existence, dass der Gott, der die Menschheit gesprochen hat, now has fingers Existenz like us, gebracht hat. His fingernails. Jesus will wear the scars for eternity. Jesus wird diese Narben die ganze Ewigkeit lang tragen. It's like his wedding ring. Es ist so wie sein Ehering. Is that incredible just to think about? Ich meine, denke mal drüber nach. Ist das überhaupt möglich? And if this is what our God is like, und wenn unser Gott so ist, that he would do everything, dass er alles machen würde, to embrace the world, die Welt zu vereinnahmen, even to become one of us, sogar selbst einer zu werden wie uns, so that it would sound like a science fiction story, so dass das wie eine Science Fiction Geschichte klingt. What should we be like? Also wie sollten dann wir sein? Should we create a religious culture? Sollen wir da eine religiöse Kultur schaffen? And have the world come into our culture? Und dann die Welt in unsere Kultur hereinbieten? And jump through the hoops? Und dann darüber springen? And dance to our song? Und dann zu unseren Liedern tanzen lassen? And then we will accept them. Und dann werden wir sie akzeptieren? Look what the Lord said in verse 33. Schau doch mal, was der Herr sagt im Vers 33. For John the Baptist says, come eating no bread and drinking no wine, and you say, he has a demon. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. The Son of Man, Jesus speaking of himself, the Son of Man has come eating and drinking. So der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. And you say, das sagt ihr, behold, a gluttonous man, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser, and a drunkard, und Weinsäufer, a friend of tax collectors and sinners, ein Freund der Zöllner und Sünder. And then Jesus makes this incredible statement. Und dann macht Jesus diese unglaubliche Aussage, that I did not understand for the last 35 years, die ich die letzten 35 Jahre nicht verstanden habe, until last week, als eben bis zur letzten Woche. 35. Yet wisdom is vindicated by all of her children. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. In the King James, wisdom is justified by her children. Also in der King James heißt es, die Weisheit ist gerechtfertigt durch die Kinder. Do you know what he is saying? Aber wisst ihr, was er hier sagt? Let me interpret it. Lasst mich das einmal interpretieren. He's saying this. Er sagt Folgendes. Being clever toward the culture, der Kultur gegenüber klug zu sein, will prove itself to be wise, wird sich selbst zeigen, dass du weise bist. By the amount of people it will bring into a living relationship with God. Und zwar durch die Menge der Leute, die du in eine lebendige Beziehung zu Gott führen kannst. That's what he's saying. Das heißt es. Jesus was the friend of publicans and sinners. Jesus war ein Freund der Zöllner und der Sünder. Er war ihr Freund. He was their friend, and it made the religious people so angry. Er war ihr Freund, und das hat die religiösen Leute damals so zornig gemacht. How can he be friends with them? Wie kann er mit denen Freund sein? We don't allow them into our culture. Wir lassen sie in unsere Kultur nicht hinein. Those people won't dance to our religious culture. Diese Leute werden zu unserer Kultur nicht tanzen. Those people hate us. Die hassen uns. Those people would never come into the synagogue. Die werden niemals in die Synagoge kommen. Those people would never come into a church. Diese Leute werden niemals in eine Kirche gehen. Those people mock the church. Diese Leute spotten über die Kirche. They spit on the church. Sie spucken drauf. They curse the church. Sie verfluchen sie. And now he's their friend. Und nun ist er ihr Freund. What kind of godly man is that? Was für ein göttlicher Mensch ist denn das? I heard a message from a great preacher in America. Ich habe einmal eine Botschaft gehört von einem großen Prediger in Amerika. And I don't want to mention his name, but you would know him. Also ich möchte jetzt seinen Namen nicht erwähnen, aber ihr kennt ihn. And he said he grew up in the church. Und er hat gesagt, er ist aufgewachsen in der Gemeinde. His father was the pastor. Sein Vater war Pastor. And his father was so against the homosexual community, und sein Vater homosexuality. War so gegen die Homosexualität. And the homosexuals knew this. Und die Homosexuellen wussten das. So they had this homosexual parade. Also da gab's diesen Umzug der Homosexuellen. And they timed the parade to go by the church just as all the people were leaving the church. Und die haben das so geplant, dass dieser Umzug genau vor der Gemeinde vorbeizog, als alle Menschen aus der Gemeinde, aus dem Gotteshaus hinauskamen. Die wollten es ihnen wirklich zeigen. And so the son of the preacher said that his father tried to keep the people in the building until the parade passed by. Also erzählt der junge Mann, der Sohn des Pastors, dass sein Vater versucht hatte, die Leute in der Gemeinde noch zu halten im Gebäude, bis diese Parade vorbei wäre, so dass niemand von den Menschen sie draußen sehen konnte. But the son went out there. Aber der Sohn ist hinausgegangen. And he saw something that changed his life. Und er hat dort etwas gesehen, das sein Leben verändert hat. You know what it was? Wisst ihr, was es war? The church across the street, die Gemeinde von der anderen Straßenseite, had come out, die war draußen, had left their church service, die sind raus aus ihrem Gottesdienst, and were giving them lemonade, und haben ihnen Limonade gegeben, and coffee, Getränke, Kaffee, and refreshments, und Erfrischungen, as they were passing by, wie sie vorbeizogen, and they were loving them, und sie haben ihnen Liebe erwiesen, and befriending them, und waren Freunde, said it changed his life. Und er hat gesagt, das hat sein Leben verändert. What kind of a church do you want to be? Also in welcher Gemeinde, in welcher Art von Gemeinde wollt ihr sein? When I see people come in dressed really funky, wenn ich da Leute sehe, die da irgendwie ausgeflippt angezogen sind und totally reinkommen, different than me. Also komplett anders als ich. Wearing things I would never wear. Also Dinge, also einfach Sachen anhaben, die ich niemals anziehen würde. At least yet. Also, at least not yet. Also noch nicht jetzt. I am like so happy. Also dann bin ich so froh. I said to my wife, look at the way that person is dressed. Ich habe zu meiner Frau gesagt, schau mal, wie der oder die angezogen ist. Now I'm not talking about showing a lot of skin. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass die sehr viel Haut zeigen. A number of years ago, I don't know, 5 or 6, maybe 8 years ago. So vielleicht vor 8 Jahren war das. We had a transvestite come to service upstairs. Da hatten wir einen Transvestiten hier, der ist darauf gekommen. And it was so obvious it was a guy. Und es war irgendwie so offensichtlich, dass er ein junger Mann war. And he was wearing a bra, and he was walking around, and, war weiblich angezogen, just having a good time. Er war da, er hat sich einfach wohlgefühlt. And I spent time with him. Und ich habe dann mit ihm Zeit verbracht. And we talked. Wir haben gesprochen. Then he came back the next week. Und die darauffolgende Woche kam er wieder. Putting on a show. Und hat wieder seine Show abgezogen. So I pulled him over. I said, look. Also habe ich dann mit ihm gesprochen und habe gesagt, God loves you, we love you. Also Gott liebt dich und wir lieben dich. I don't care how you come dressed. Es ist mir gleich, wie du angezogen But bist. If you're a man, dress like a man. Aber wenn du ein Mann bist, dann zieh dich wie ein And Mann it's an. Not a matter of, it's a matter of this. Und es geht um Folgendes. People come here to focus on God, die Leute kommen hierher, um sich auf Gott zu konzentrieren. But you're using it as a platform for a circus. Aber du verwendest das als Plattform für einen Zirkus. You know what you're doing. Du weißt, was you du know machst. Exactly what you're doing. Du weißt ganz genau, was du machst. And I want to ask you to stop it. Und ich möchte dich bitten, hör auf damit. Just to stop. I'm telling you in love. Hör auf, bitte. We don't want a circus. Also wir wollen hier keinen Zirkus. We want to speak the truth in love. Wir wollen die Wahrheit Come in Liebe sprechen. As you are, komm, so wie du bist. And join us und schließ dich uns an. In a process of becoming more like Christ. In einem Prozess, Christus ähnlicher zu werden. But the first characteristic of love is what? Welche Charakteristik hat die Liebe zuerst einmal? Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. And that means it keeps its mouth shut. Das heißt, die Liebe lässt den Mund zu. From judging people. Und zwar zu in Bezug auf Urteil auszusprechen. You can measure your love, the love of Christ coming through you. Du kannst deine Liebe daran messen, nämlich die Liebe von Christus, die durch dich hindurchfließt. By what you refuse to say. Durch das, was du nicht aussprichst. Number one. By what you stop yourself from saying. Durch das, wo du sagst, nein, stopp, ich sag das nicht. Is the number one characteristic of love. Das ist die erste Charakteristik der love Liebe. Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. It puts up with something that is not quite normal. Ja, sie erträgt etwas, was nicht ganz normal ist. The second is kindness. Das zweite ist die Freundlichkeit. I want to see a culture in our church. Also in unserer Gemeinde möchte ich eine Kultur sehen. So Jesus. Die einfach ja, Jesus. Jesus a movement. J-A-M. Jesus eine Jesus Bewegung. A movement. Jesus It's about Christ. Bewegung. Es geht Christus. It's about all of us becoming like Christ. Es geht darum, dass wir alle so wie Christus It's werden. About people reading the Bible. Es geht darum, dass die Leute die Bibel lesen. Not so that they know the Bible so they can argue with somebody. Nicht damit sie dann die Bibel kennen und mit jemandem dann argumentieren können. But they read the Bible to see what Jesus was like. Sondern dass sie die Bibel lesen, um zu erkennen, wie Jesus war. And I'll just close with this. Und ich möchte mit Folgendem abschließen. Do people out there, die Leute da draußen, who are not Christians, die keine Christen sind, consider you their friend? Betrachten die dich als deinen Freund, als ihren Freund? Or do you repel them? Oder lehnst du sie ab? Do they look at you and think, I can't stand this person? Schauen die auf dich und denken sich, na, den halte ich nicht aus. They never shut up. Na, der hört nie auf zu reden. They just always make me feel uncomfortable. Da fühle ich mich jedes Mal unwohl. Practice this. Also praktiziert Folgendes. Practice loving someone who is godless. Praktiziert das, jemanden Liebe zu erweisen, der ohne Gott lebt. Without evangelizing them. Ohne diesen Menschen zu evangelisieren. Just love them. Zeigt ihnen einfach Liebe. Just love somebody. Liebt einfach jemanden. Well, what if he doesn't come to Christ? Ja, was ist, wenn er aber dann nicht zu Christus findet? That's not your business. Ja, darum geht es nicht. You practice just loving somebody. Du praktizierst das einfach, jemanden Liebe zu zeigen. Love a neighbor. Liebe den Nächsten. Love a teenager. Liebe einen Teenager. Just like they are. So wie dieser ist. That's the start. Das ist es, da fängt's an. I want to have a culture. Also ich möchte eine Kultur That's haben, all about Christ. Wo es nur um Christus geht. Jesus refused to dance to the religious culture. He refused. Jesus hat sich dem, also er hat dem widerstrebt, zur Kultur der religiösen Leute damals zu tanzen. He wouldn't play. Abgelehnt. He wouldn't play the religious game. He refused. Er hat dieses religiöse Spiel nicht mitgemacht. And how many times do we do it? Und wie oft machen wir es mit? Only we would know before God. Nur vor Gott wissen wir But I want to check myself. I just want to keep asking God. Aber ich möchte mich wirklich da überprüfen und Gott fragen. Show me. Zeig mir. When I'm being religious. Zeig mir, wann ich religiös bin. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For your love and mercy toward us. Für deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Thank you for sending Jesus to this world. Und danke, dass du Jesus in diese Welt geschickt hast. Thank you. Danke. And Jesus, we thank you. Jesus, wir danken dir. That we can know you. Dass wir dich kennen dürfen. And pray to you. Und zu dir beten and dürfen. Talk to you. Und mit dir sprechen dürfen. And weep with you. Und mit dir weinen dürfen. And laugh with you. Und mit dir lachen dürfen. Maybe you're here this morning and you've never asked God to come into your life. Und vielleicht bist du heute hier und hast noch niemals Gott hineingebeten, in dein Leben zu kommen. This is how it starts. Es fängt folgendermaßen an. God knocks at the door of our heart. Gott klopft an die Tür unseres Herzens. And the Bible says if we open the door, he'll come in. Und in der Bibel heißt es, wenn wir dann die Tür öffnen, wird er hereinkommen. It's not about being religious. Es geht nicht darum, religiös zu sein. It's about having a relationship with Jesus. Es geht darum, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Pray with me. Bete mit mir. Jesus, Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Just say those words. Sag einfach diese Worte. Jesus, Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. One more time. Nochmals. Jesus, Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. Help me. Hilf mir. And guide me. Und leite mich. Amen. Amen.